Hallo meine lieben Freunde, wir sind im achten Video angekommen. Diese Sache, von der wir letztes Mal geredet haben, die ist ernster, als viele Menschen es wahrnehmen mögen. Warum ist sie ernster? Denke mal, jedes Mal, wenn du einfach irgendetwas tust, was der Lüge gemäß ist, dann folgst du direkt dem Teufel, dem Vater der Lügen. Auch wenn du die Lüge akzeptierst und tolerierst, dann tolerierst und akzeptierst du auch den Vater der Lüge, der Teufel. Darum habe ich ja auch dem Clayton erklärt, weißt du? Ich habe gesagt, Clayton, es hat nichts mit dir zu tun. Wir sind niemals gegen dich. Wir lieben dich. Mama und Papa lieben dich unwahrscheinlich. Aber wir werden der Lüge gegenüber intolerant sein. Denn in dem Augenblick, wo ich der Lüge tolerant bin, wo ich der Lüge gegenüber tolerant bin, bin ich gleichzeitig auch dem Vater der Lüge gegenüber tolerant. Und wie kann ein Christ dem Teufel gegenüber tolerant sein? Kann man doch nicht. Und von dem her ist das für mich eine ganz, ganz ernste Sache. Wessen Vater folgen wir? Wessen Vater geben wir Raum? Wessen Vater hören wir auch zu? Weißt du, wenn Leute dann oft, was weiß ich, welche Lügen erzählen und ich positioniere mich da. Ich sage, ich will das nicht hören. Bitte hör auf mit ihm zu reden oder ich gehe. Dann sagen Leute, ja, aber du bist doch wieder Vogelstrauß, wurde mir schon gesagt, du steckst einfach den Kopf in den Sand. Ich sage, nein, hör zu. Du sagst irgendetwas, verbreitest es als absolute Wahrheit, hast aber gar keinen Beweis dafür, dass es Wahrheit ist. Es kann genauso Lüge sein. Ich will diese Sache nicht hören. Und weißt du, ich denke, oft machen wir sehr subtil, ganz, ganz subtil. Ich muss ein bisschen hier das Klimaanlage einschalten, hier ist etwas heiß bei mir geworden im Studio. Oft machen wir ganz subtil, machen wir unsere Augen zu gegenüber der Lüge, gegenüber der Wahrheit und machen sie ganz subtil auf gegenüber der Lüge. Oft wird uns gar nicht bewusst, wir treffen oft gar nicht so diese bewusste Entscheidung, aber dennoch machen wir dann unser Herz auf für die falschen Dinge. Und ich persönlich bin überzeugt davon, wir müssen einfach eine Intoleranz entwickeln gegenüber alles, was vom Reich der Finsternis kommt. Wenn er der Vater der Lügen ist, müssen wir der Lüge gegenüber ihm tolerant sein. Und ich sage zu den Leuten noch immer, denk mal, wie viele Gemeinden kaputt gemacht worden sind. Denk mal, wie viele Christenleben zerstört worden sind. Weil irgendjemand irgendetwas über seinen Bruder gesagt hat, als Wahrheit gesagt hat, was am Ende gar nicht gestimmt hat. Das war nicht die Wahrheit. Es war halt irgendwo ein verzerrtes Bild. Oder es hat einer gesagt, der andere hat es gehört, der hat es dem Dritten weitergesagt. Und am Ende ist irgendwo ein Gerücht herumgelaufen, dass die Lüge war. Und wir haben es als Wahrheit akzeptiert. Stell dir vor, in dem Augenblick haben wir unsere Ohren, unsere Herzen für den Vater der Lüge geöffnet, dem Teufel. Weißt du, wenn mir Leute über andere was für sich erzählen, dann sage ich in der Regel, hast du mit dem geredet? Klär das mal mit dem. Das muss mit dem mal geklärt werden. Aber wo ich mich besonders positioniere, wenn Leute Dinge als Wahrheit deklarieren, ohne dass es wirklich irgendwelche Beweise gibt, dass das die Wahrheit ist, dann möchte ich diese Dinge nicht als die Wahrheit akzeptieren. Denn es könnte eine Lüge sein, die ich für mich als Wahrheit annehme, als Wahrheit weitergebe und irgendwo geben wir dann Dinge weiter, wo alle glauben, es ist so, es ist die Wahrheit, in Wirklichkeit war es eine Lüge. Ist das nicht so gewöhnlich geworden? Auch unter uns Christen, ja, der hat das gesagt. Ja, woher hat er das? Ja, der hat das gesagt. Ja, der hat das gesagt. Und so zerstören wir Menschen leben, weil wir uns für die Lüge geöffnet haben. Meine lieben Freunde, lasst uns das doch ernst nehmen und lasst uns immer daran denken, es gibt einen Vater für beide, die Lüge und die Wahrheit. Welchen Vater folgst du? Beiden geht nicht. Beiden geht nicht. Und jetzt zeige ich euch noch etwas, was eine sehr ernste Sache ist, betreffs der Lüge und der Wahrheit. Das ist es schon sehr ernst, was ich euch gezeigt habe hier. Aber der nächste Punkt, ich mache jetzt einfach nur mehr ein Sternchen hier weiter her, damit wir uns nicht mehr um die Nummern kümmern brauchen. Der nächste Punkt ist ganz, ganz wichtig. Beide repräsentieren ein Reich. Oder sollte man vielleicht sagen, ein Königreich. Aber ein Reich passt eigentlich. Im Englischen wird das Wort eher Königreich dafür verwendet, aber im Deutschen denke ich, das Wort Reich passt. Weißt du, wie wenige Christen verstehen doch, was Reich Gottes ist und was Reich der Finsternis ist. Das ist immer wieder für mich eine schockierende Sache. Wenn wir daran denken, dass wir, es geht ja gar nicht sehr um Christ oder Nicht-Christ sein. Natürlich ist das wichtig. Es ist wichtig, dass der Nicht-Christ sich zu Jesus Christus bekehrt, damit er eine ewige Zukunft im Himmel hat. Keine Frage, eine ganz wichtige Sache. Aber wie viele Christen denken, naja, wenn ich Christ bin, dann gehe ich halt in die Gemeinde, dann habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen und jetzt komme ich irgendwann am Ende meines Lebens halt in den Himmel. Anstatt zu verstehen, in dem Augenblick, wo ich Christ geworden bin, wurde ich von einem Reich in das andere Reich versetzt. Ich lebe nicht mehr im selben Reich, in dem ich früher gelebt habe. Und weißt du, und da es nur zwei geistliche Reiche gibt, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Das eine Reich ist auf Lüge aufgebaut, das andere Reich ist auf Wahrheit aufgebaut. In dem Augenblick, wo wir uns mal das im Herzen ergreifen und verstehen, wissen wir auch, Neutralität gibt es nicht. Österreich, mein Land, ist ja ein neutrales Land. Und das rühmt sich immer wieder über ihre Neutralität. Nur im Reich Gottes gibt es keine Neutralität. Hat uns Jesus nicht so klar auch das gesagt, dass es das gar nicht gibt? Wenn du nicht mit mir sammelst, bist du nicht einfach neutral. Der Jesus hat uns gesagt, in dem Augenblick, wo du nicht mit mir sammelst, zerstreust du bereits. In dem Augenblick, wo du nicht für mich bist, bist du automatisch gegen mich. Wie kann jemand sagen, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich? Man muss doch ein bisschen toleranter sein. Jesus, für dich bin ich nicht, aber ich habe auch gar nichts gegen dich. Du bist wunderbar. Ich habe mal in einem anderen Land, wo ich das Evangelium gepredigt habe, eine ganze Anzahl Leute getauft. Und ich stelle immer die gleiche Frage, dieselbe Frage. Hast du Jesus Christus als deinen einzigen Erretter und Herrn angenommen? Dann antworte mit einem klaren Ja. Und diese Dame war bereits im Wasser. Es war bereits zur Taufe. Wir tauften dort eine ganze Anzahl, über 30 Personen, glaube ich. Und diese Dame hat dann gesagt, nein, als einzigen nicht sagen. Ich akzeptiere Jesus, ich mag Jesus, ja, ich finde Jesus toll, aber ich kann nicht sagen, er ist der einzige Weg zu Gott. Und wir haben die Dame wieder aus dem Wasser geschickt. Tut mir leid. Die kam dann zu mich und die heulte, die war so Mitte 20, aber die heulte so sehr, Reinhold, bitte tauf mich, ich will unbedingt getauft werden. Ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Es gibt einen einzigen Weg, einen einzigen Herrn, den wir folgen, und der ist Jesus. Er ist nicht einer der Wege und nicht einer der Herren. Er ist der Einzige. Aber wie viele Christen, die glauben, sie können mit einem Fuß in einem Reich leben und mit anderem Fuß im anderen Reich. Nur das geht nicht. Du bist in einem der beiden Reiche. Du kannst nicht in beiden Reiche gleichzeitig leben. Das geht einfach nicht. Weil es sind ja zwei gegengesetzte Reiche. Es sind ja nicht zwei miteinander lebende Reiche. Wenn diese zwei Reiche, zwei miteinander lebende Reiche wären, dann könntest du ja in Frieden ein bisschen hier sein, ein bisschen dort sein, von jedem Reich das Beste für dich nehmen. Nur das geht nicht. Die zwei Reiche, die sind völlig konträr. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Lüge und Wahrheit. Und das Reich der Finsternis ist ein Reich der Lüge, weil der Vater dieses Reiches der Vater der Lüge ist. Und das Reich des Lichts ist ein Reich der Wahrheit, weil der Vater dieses Reichs die Wahrheit ist. Und darum müssen wir auch erklären, erkennen und ergreifen in unserem Herzen. Es geht um zwei Reiche. Und weißt du, wenn du mal verstehst in deinem Herzen, es gibt zwei Reiche und die Neutralität, die ist ausgelöscht in dem Augenblick, wo ich in eines dieser zwei Reiche bin. Entweder bin ich im finsteren Reich, das ist die Lüge, oder ich bin im lichten Reich, das ist die Wahrheit. Wie wenige Christen verstehen Reich Gottes. Wir sagen das so leicht, lasst uns Reich Gottes bauen. So leicht. Ja, welchen Dienst im Reich Gottes haben wir denn? Aber hast du dir schon mal gedacht, Reich bedeutet absolute Herrschaft? Wir sagen, wir bauen Reich Gottes und wollen dann unsere eigene Agenda, unsere eigenen Vorhaben vorantreiben. Das ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist nicht, wie groß deine Gemeinde ist. Reich Gottes ist nicht, wie erfolgreich dein Dienst ist. Reich Gottes hat nichts mit dir zu tun, es hat mit dem zu tun, der Herrscher dieses Reiches ist. Und von dem her, so viele Menschen, die reden so leicht das Wort Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes, haben aber in Wirklichkeit zu wenig verstanden. Warum haben sie so wenig verstanden? Ich denke, es wurde vielleicht niemals gelehrt. Das Reich Gottes ist ein absolutes Reich, wo nur einer herrscht und das ist Gott durch seinen Sohn Jesus Christus und du darfst damit herrschen. Da gilt dein eigener Plan, ist dann nicht mehr wichtig. Da ist der Plan des Königs, der Könige wichtig. Und wenn wir verstehen, dass es im Reich Gottes einen Herrschaftsbereich gibt und in dem Augenblick, wo ich mein Herz nur einen kleinen Spalt der Lüge aufmache, habe ich mich bereits in ein anderes Reich hineingegeben. Habe ich mein Herz aufgemacht für die Herrschaft eines anderen Reiches. Und diese zwei Reiche, die vertragen sich nicht. Entweder drehst du das Licht an und die Finsternis geht raus, oder du drehst das Licht ab und die Finsternis kommt rein. Du kannst nicht das Licht aufdrehen und Finsternis und Licht bleiben zusammen im selben Raum. Entweder ist es Licht oder ist es finster. Beides ist nicht. Es kann etwas dunkel sein, weil das Licht nicht hell genug strahlt. Aber in dem Augenblick, wo Licht kommt, hat die Finsternis nicht mehr Platz. Und weißt du, wenn du mal verstehst, dass in diesen beiden Reichen herrscht entweder die Lüge oder die Wahrheit. Beides kann nicht herrschen. In dem Augenblick, wo du es im Herzen verstehst und ergreifst, bist du auch viel vorsichtiger. Stell dir mal vor, wie wäre es jedes Mal, wenn du irgendetwas mit Lüge zu tun hast oder Lüge kommt zu dir oder es wird gebeten, dass wir etwas tolerant sind und ein bisschen nachsichtiger werden. Was wäre, wenn du jedes Mal Pause machen würdest, in dein Herz gehen würdest und sagen würdest, wenn ich mich ein wenig der Lüge öffne, wechsle ich Herrschaftsbereiche. In dem Augenblick, wo ich mein Herz aufmache und etwas Toleranz der Lüge gebe, in diesem Augenblick habe ich bereits einen Herrschaftswechsel vollzogen. Du kannst nicht ein bisschen Lüge haben und viel Wahrheit, weil die zwei, die sind gegengesetzt. Du kannst nicht ein klein wenig im Reich der Finsternis sein, aber viel im Reich des Lichts. Entweder bist du im einen oder der anderen. Entweder herrscht Jesus über dein Leben oder er herrscht nicht über dein Leben. So einfach ist das. Und wenn wir mal verstehen, es geht um ein Reich, um ein geistliches Reich, um einen geistlichen Herrschaftsbereich. Und wenn wir dann verstehen, jedes Mal, wo Lüge da ist, dann hat ein anderer die Herrschaft übernommen. Und unter diese Herrschaft möchte ich mich nicht beugen. Siehst du, wie wichtig ist? Auf diesen Punkt werden wir nächstes Mal noch etwas weitermachen. Wir sehen uns sehr bald. Danke, tschüss. Entweder Lüge oder Wahrheit, entweder Licht oder Finsternis, entweder Reich Gottes oder das Reich des Satans. Denk daran, wenn du nächstes Mal an diese Dinge denkst, an Lüge denkst oder vielleicht mit Lüge kämpfst. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind. Und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.